Der Venusrundgang von Balladen von Karl Spitteler aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Venusrundgang, Gemälde. 12 Stunden hatte schon des Äthers Duft gehand, den Himmel über den Lazurensee gespannt und ohne Unterlass die goldenen Pfeile schoss in die kristallenen Wasserhöhlen Helios. Ob ihm vielleicht ein freundliches Geschick erlaubt, zu schauen der jungen Liebesgöttin Lockenhaupt? Des mädchenhaften Wuchses süße Harmonie, der Glieder Ebenmaß, das mutbeseelte Knie, der stolzen Lippen Zwillingspaar, von Geist verschönt, und das herzinnige Auge, das die Schöpfung krönt. Da schwoll in einer waldesdüstren Inselbucht, die selten nur ein Morgensonnenstrahl besucht. Die Woge übergoss den Strand mit Perlenschaum, ein Silberschimmer quirlte nach dem Küstensaum. Der Sprudel teilte sich und aus dem Quellentor taucht Aphrodite hoch auf schwarzem Hengst empor. Schon hat, von ihrem Lindenschenkeldruck geklemmt, der Rappe seinen starken Huf ans Bord gestemmt. Da glitt sie auf den Rasen, klatscht ihm aufs Genick, erhascht seinen Stirnbusch und, mit Wort und Blick, zum Sprung ihn reizend, zog mit leichter Kinderhand sie den gewaltigen Renner polternd an den Strand. Kaum fast erboden, gab sie seine Stirne frei und durch die Steppe stob sein wieherndes Geschrei. Sie selbst in leichtem Schwebegang der Flügel spürt, auf weichen Sohlen, die der Blumen Kuss berührt, die Faust ins rote Lockenwogenhaar gepresst, das, noch vom Bade feucht, ihr Hals und Lenden nässt, schritt aufrecht jetzt hinüber nach dem Buchenrain, nackt wie der Demant, wie der Himmel hehr und rein. Und wo, von Laub begrenzt, von Veilchenblust bedeckt, die grüne Rasenwelle längs dem Wald sich streckt, dort dehnt sie, umspült von heißem Mittagshauch, die kühlen Glieder unter einem Eibenstrauch. Genoss der Ruhe Frieden, sog des Lebens Lust, der Jugend froh und ihrer Göttlichkeit bewusst. Ob ihrem Haupte leuchtete der Sommertag, der Tauben Flug, die Herde weidend überm Hag, der Rappe schweifend durch das Uferklippenfeld und fern am See die Stadt, und die geschäftige Welt. Darüber wölbte sich der Himmel weit und groß, und aus dem Walde wuchs ein Wetterwolkenstoß. Geblendet starrt ihr Aug, das matt und matter blickt. Die trägen Lieder suchen sich, die Wimpern nickt. Ziellos lustwandelt der Gedanke und verirrt. In einem Purpurchaos, das die Welt verwirrt. Jetzt sinkt ihr Haupt und ihres Mundes Odem streift. Liebkosend ihren Arm, der in die Blumen greift. Die unbewachte Seele stiehlt sich durch den Raum und die entschlafenen Sinne täuscht ein wonniger Traum. Da kreischt vom Seegestade Möwenzank und Streit. Flink auf die Füße springt die Göttin fluchtbereit, fliegt tanzend hinter ihrem flüchtigen Rappen her, schwingt sich aufs Ross und sprengt Land ein ins Ungefähr. Durch schattige Nussbaumhalden, durch Gebüsch und Wald, kam sie auf eine freie Hügelschanze bald. Von wo die Völkerstraße Sonnenschein durchblinkt, durch Gartengründe sanft zur Stadt hinuntersinkt. Hier hemmte sie mit Wohlgefallen ihren Lauf, ordnet ihr Haar und schlug die schönen Augen auf. Zu ihren Häupten führte aufwärts nach dem Grat des seligen Isthmus ein gestufter Weinbergpfad. Ein klotzig Gletscherstockgebirg, mit Schnee betaut, mit Wolken übertürmt, von Finsternis umblaut, schaute von drüben wetterleuchtend auf den Pass. Den Gletscher wählte sie zum Führer und Kompass. Brach eine Blütenknospengärte jung belaubt, sie spannte sie als Blumenbogen um ihr Haupt, und während sie der unheilschweren Nebelwand entgegenklomm, das Angesicht zurückgewandt, die Blicke senden nach dem häuserreichen Tal, da das rot entflammt vom sturmesschwülen Abendstrahl zu ihren Füßen mehr und mehr im Dunst verschied, erschloss sie ihren seinen Mund und sang ein Lied. Wenn ihr es wüsstet, was der Zufall euch gewährt, wenn ihr es ahntet, wie so nah, was ihr begehrt, wenn ihr erführet, dass den Traum, den jeder denkt, im derben Tageslicht die Wirklichkeit euch schenkt, ihr klugen Toren, stets vorsichtig, stets zu spät, man kann das Glück nicht züchten, packt es, wenn's gerät. Klagt nicht den Himmel an, dass er die Hoffnung neckt, seid immer wach, so braucht ihr keinen, der euch weckt. Des Segens Fülle durch Äonen aufgespart, auf einmal zu verschwenden, das ist Götterart. Unangemeldet kommt die gute Stunde nur. Mein Fuß ist flüchtig und unjagbar meine Spur. So sang sie, kletternd auf dem steilen Weinbergsteg. Da kreuzt ein blinder Schäfer tastend ihren Weg. Der Schönheit Sonne schien ihm strahlend ins Gesicht. Ihn traf ihr gnadenvoller Blick, er sah es nicht. Mitleidig lächelnd bot sie ihm die Hand zum Gruß und seine struppigen Locken streiften ihren Fuß. Dann stieg sie weiter bis zum luftigen Inselkamm, der zwischen diesem See und jenem ragt als Damm, das selbst von heftigen Sturmeswirbeln jäh erfasst, genüber Fluh an Fluh in fahlem Wetter glast. Unten der finstere See, gepeitscht von zornigem Gischt, der, auf den Wellen reitend, nach den Wänden zischt. Da warf sie lachend ihre keusche Knospenbrust dem Wirbelsturm entgegen mit Mänadenlust, schwang ihre Alabasterarme hoch empor und stieß aus Herz und Mund den Jubelschrei hervor. Hephaistos, mein Geliebter, du mein Bräutigam, du Spross von Uranos, du Reis vom Heldenstamm, von dessen Riesenhammerschlag die Erde bebt, von dessen Hand das Eisen blüht, der Marmor lebt, aus dessen Flüstern donnert Antwort der Porür, sperrt auf die Felsenriegel, öffnet Tor und Tür. Sie schelten mich, sie spotten deiner Missgestalt, ihr Toren lernet Eros heil'ge Urgewalt. Ungläub'ge, wisst ihr nicht, dass Liebe Wunder zeugt, und dass vor Geistes Heldenkraft sich Schönheit beugt? Vernehmet, dass das Weib von süßen Rätseln strotzt, das Feindes Widerrede stählt, das Treue trotzt. Was gilt es mir, dass ihr mit glatten Wangen gleißt? Es ist einer nur auf Erden, der mein Buhle heißt. Sie ruft's und lauscht, ob Antwort ihr entgegentönt. Da bebt die Erde. Aus des Berges Kellern dröhnt ein Hammerschlag. Ein Feuerodem, blutig rot, jagt Dampf und Aschensäulen aus dem Gletscherschlot. Der Hengst begrüßt trompetend seines Herrn Ruf, bäumt sich empor und stampft die Erde mit dem Huf. Dann klimmen sie auf glatten Stufen Tritt um Tritt, jenseits die Schlucht hinab, in schwindelhaftem Ritt. In Bälde hatten sie erreicht den wilden Strand, wo giftig nach den Felsenspie der Wogen brannt. Von einer Platte, überdachend das Gestad, sprangen sie mutig in das aufgeregte Bad. Tief in die Fluten tauchte sie der schwere Fall. Und über ihre Häupter schlug der Wolkenschwall, dann ruderte, vom Wellenhügel Wald bedeckt, von tausend Wasserzungen ungestümt beleckt, umringt und brüllt von der Tritonen plumper Schar, Hephaistos Haus entgegen das einmütige Paar. Ein Klippenturm von Erz begegnet ihrem Lauf, der Hengst erhob den Huf, der Felsen tat sich auf. Aus seinem Innern sprüht Hochzeitsfackelschein, da tanzen sie mit hellem Siegesruf hinein. Verjauchzt, verglänzt, verschwunden war die Huldgestalt, und höhnisch schloss sich zu der neidische Felsenspalt. Doch Zeus vor Schmerz und Wut entbrannt und Eifersucht, wog in der grimmen Faust der Donnerkeile Wucht, stemmte die Ferse, hob sich zielend aus dem Sitz und schleuderte dem Fels entgegen Blitz auf Blitz. Die Donner krachten Schuss auf Schuss und Knall um Knall. Da rauschten durchs Gebirg die Regenschauer all. Die Hagel platzten und vom höchsten Himmelsthron fegte das Tal herab der rasende Zyklon. Ihm stürzte heulend sich entgegen der Orkan. Geschmolzene Felsen warf zum Himmel der Vulkan. Die Berge standen zitternd ob der grausen Schlacht und um die Feuerschlünde flatterte die Nacht. Was eilt, was schreit, was wimmelt aus der Stadt daher? Siehe, von hastigem Volk ein unermesslich Heer. Sie rennen längs dem Ufer suchend auf und ab. Hier war's, von dieser Platte schwang sie sich hinab. Sie starren in den See nach dem entsprungenen Glück. Dann ziehen trüb und mutlos sie den Blick zurück. Vom Berge schleppen Schergen einen blinden Greis. Umringt, umdrängt von einem heftigen Fragerkreis. Sag an, sie grüßte dich, sie redete mit dir. Dich streift ihr Götterodem? Auf, erzähle mir! Und immer neue Haufen drängten sich heran, zu schauen, zu betasten, den beglückten Mann. Da plötzlich jauchzt ein froher Überraschungsschrei. In wildem Knäuel wälzte sich das Volk herbei. Sieh, mit dem Winde wirbelte ein Lockenhaar, das ihr im kühnen Ritt vom Sturm entrissen war. Und wie nun jeder es zu haschen war bereit, er wuchs aus Neid und Mistgunst grimmiger Waffenstreit. Das Ungewitter donnerte den Schlachtakkord und das Gestade rötete mit Blut der Mord. Doch drüben in dem weltentrückten Wald verließ der blumigen Bucht, wo sie zuerst den See verließ. Im seligen Wasser, das den keuschen Leib benetzt, geschah ein wundersamer Hochzeitstaumel jetzt. Hoch überschlugen in dem weichen Wasserpfühl die brünstigen Wellen sich in buhlendem Gewühl. Linde Medusen, Quallen, Fische allerhand vermischten wimmelnd sich in üppkem Liebesstand. Die Luft durchblitzt mit kühnem Flossensprung der Salm und in der Ferne orgelt der Gewitterpsalm. Ende von Der Venusrundgang. Aufgenommen von Melanie Neubert, Schwalbach.